Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il brachte am 7. Dezember die russische Internet-Homepage irkutsku-blogspot.ru sein unvergängliches klassisches Werk. Die Demokratische Volksrepublik Korea ist ein unbesiegbarer, mächtiger sozialistischer Staat unserer Prägung in vollem Wortlaut.